Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, das Glück sollte sich sanft. Das ist ja toll. Das ist ja eine Überraschung, das wusste ich nicht. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen bei unserer tausendsten Sendung. Und die netten Männer, die mich hier bewerfen mit bunten Luftballons, das sind Roland Lohr und Wolfgang Spikowski, meine beiden Kollegen, mit denen ich ganz lange schon zusammenarbeite. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann von Hildegard Knef, die ich so sehr verehre. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Oder nicht. Vielleicht knallt es ab und zu mal hier ein bisschen. Wie schön, wie schön. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Freue mich sehr. Das ist in der Tat die tausendste Sendung Domian. Wir haben vor 5,5 Jahren angefangen und niemand hat damals gedacht, ich auch nicht, dass dieses kleine Mini-Format im Fernsehen so erfolgreich ist und dass wir ein so tolles Publikum bekommen, das uns bis heute so treu geblieben ist und was uns immer treuer wird, oder sagen wir, das Publikum wird immer größer. Wir haben heute jetzt ein bisschen was Besonderes vor, nämlich wir drehen den Spieß mal rum. Normalerweise frage ich euch ja immer so viel und frage auch intime Sachen. Heute könnt ihr mich alles fragen, was ihr mich schon mal fragen wolltet, schon immer mal fragen wolltet. Ihr könnt mich zu meiner Person befragen, ihr könnt mich zu dieser Sendung hier befragen, über die Hintergründe, was ihr auch immer schon mal wissen wolltet. Oder erzählt mir, was ihr wegen und mit dieser Sendung schon so alles erlebt habt. Wie diese Sendung vielleicht auch in euer Privatleben irgendwie so ein bisschen eingedrungen ist und vielleicht sind daraus ja auch besondere Dinge entstanden. Also, wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt aber gleich mal zur Klarstellung für die Stammzuschauer. Hier liegen jetzt so viele Luftballons, ne, sagt man, glaube ich. Ich bin kein Luftballon-Fetischist. Das ist keine Anspielung von meinen Mitarbeitern, dass sie mir nun hier öffentlich auch noch so eine Freude machen wollen. Ich finde sie einfach nur sehr schön und sehr bunt. Ich glaube, wir lassen sie auch hier so liegen. So, jetzt muss ich mal meinen Stift hier suchen. Und es geht gleich los mit Sven. Und Sven ist wie alt? 19 Jahre. Ja, genau. Hallo Sven. Hallo Domian. Ja, hallo? Ich grüße dich herzlich, Sven. Hi. Hallo Domian. Ja. Hallo, wie geht's? Mir geht's hervorragend. Ich bin sehr froh, dass ich diese Sendung und diesen Tag hier erleben darf und erleben kann und dass sich das alles so entwickelt hat. Ja, das freut mich auch für dich. Zuallererst möchte ich dir ganz recht herzlich zu deiner tausenden Sendung gratulieren und freue mich, dass ich der erste Zuschauer sein darf. So ist es ja. Ja, und meine Frage ist, wie war denn deine allererste Sendung für dich? Die allererste Sendung war natürlich, wie es immer im Leben so ist, wenn man in diesen Beruf hineingeht. Ich bin gestorben vor Aufregung. Na, so wie ich jetzt wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Also ich hatte so eine ähnliche Sendung vorher im Radio. Aha. Und war entsprechend schon trainiert. Aber es ist natürlich noch was ganz anderes, wenn so eine Kamera vor einem steht und man weiß, dass man in ganz Deutschland und weit über Deutschland hinaus gesehen wird. Ja. Und wir hatten das Thema One-Night-Stands. Ich weiß das noch ganz genau. Aha. Und ich bin mit schlotternden Knien abends in diese Sendung gegangen und hatte den ganzen Tag über wirklich Durchfall. Vor Aufregung, ja, vor Anspannung. Ja. Und das hat sich dann aber Gott sei Dank im Laufe der Zeit doch gelegt. Und das Lampenfieber ist doch sehr reduziert. Obwohl immer so 2, 3, 4 Minuten vor 1 Uhr geht ja so eine Anspannung durch den Körper. Aber ehrlich, ich glaub, das ist ja immer noch so, ja, das ist so. Aber ich glaube, das ist auch gut so und normal. Ein bisschen Lampenfieber muss sein, sonst wäre das alles zu, vielleicht auch schon zu abgeschlafft oder so. Ja, ja. Und wie bist du praktisch so zum Radio gekommen? Ich habe als Kabelträger hier beim Westdeutschen Rundfunk angefangen. Also so eine klassische Karriere von unten auf. Ja, ja. Während des Studiums, weil ich halt Kohle brauchte, habe ich gejobbt. Aha. Und habe dann so ein bisschen halt diese Luft geschnuppert. Aha. Fernsehen, Radio und sowas. Und damals war mir noch nicht so klar, willst du nun in den ganz ernsten Journalismus oder eher die Unterhaltung? Naja, und dann habe ich von der Pike auf alles gemacht, alles gelernt, erst beim Radio. Und so hat sich das dann ergeben, bis ich dann irgendwann die große Chance bekam, auch eine sehr schöne Sache, als Nachfolger von Chris Howland, eine kleine Radiosendung zu bekommen. Und das war auch beim WDR? Das war beim Westdeutschen Rundfunk. Ja. Und der Kollege, der mir das damals ermöglicht hat, der heißt Dietmar Kindler, dem ich sehr viel zu verlanken habe. Der hat damals zu mir gesagt, na passen Sie auf, Herr Domian, hier liegen Bewerbungen von hochkarätigen Moderatoren aus der ARD. Ja, ich sage, irgendwann muss man ja mal anfangen. Ist klar, ja. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen mal eine Probesendung, heute heißt das Casting. Aha. Ja, und es hat gut geklappt und dann hat er mir die Chance gegeben und so ging es dann auch los als Moderator im Radio. Das ist gut, das ist gut. Ja, Domian, nach 1000 Sendungen gab es doch bestimmt auch ein Gespräch oder ein Problem, was dich auch so emotional berührt hat und was bei dir auch einen Eindruck hinterlassen hat. Sven, eins? Wie bitte? Nicht nur eins, Unmengen. Aber ich würde gerne mal wissen, was dich dann besonders berührt hat und woran du dich heute noch dran erinnerst. Das würde mich auch mal interessieren. Es sind, wie gesagt, ganz viele, die mich besonders berührt haben. Und wenn ihr diese Sendung kennt, viele von euch werden sie ja wahrscheinlich auch öfters sehen und hören, dann wisst ihr, dass es hier manchmal wirklich schwerste Schicksalsschläge und Schicksale zu hören gibt. Also, ich will vielleicht auch ein Beispiel nennen aus den Anfängen dieser Sendung. Da waren wir gerade ein paar Wochen oder zwei Monate auf dem Sender und da rief mich nachts zu dieser Zeit eben ein junger Mann vom Sterbebett aus an, der schwerst leukämiekrank war, der kurz vor dem Sterben stand quasi, der nicht im Krankenhaus liegen wollte, weil er zu Hause sterben wollte und konnte die Nächte über nicht schlafen, weil er unter Medikamenten stand und Schmerzen hatte. Das ist jetzt 5 Jahre her. Und wenn ich mich da hinein denke und daran erinnere, dann wird mir heute noch sehr mulmig und es überkommt mich doch eine sehr tiefe Traurigkeit. Mhm. Aber es gibt so viele andere Schicksale, die hier besprochen worden sind. Man kann sie nicht alle aufzählen, zumindest jetzt im Rahmen eines solchen kleinen Gesprächs nicht. Mhm. Hast du eigentlich nicht manchmal so das Gefühl, wie zum Beispiel, ich glaube vor 2 oder 3 Tagen war das mit diesem Windelfetischist da oder mit diesem, der da so als Baby da sich irgendwie geil gefunden hat, Hast du da nicht manchmal auch das Gefühl, es ist einfach nur ein Gag, oder? Nein, in dem Fall hundertprozentig nicht. Gar nicht? Nein. Also du sprichst den Fall an der sogenannten Fakes. Also dass Leute uns hier beschummeln wollen. Ja, genau, ja. Das ist Gott sei Dank kein großes Problem dieser Sendung. Ja. Weil ich hervorragende Mitarbeiter im Hintergrund habe, die ich so von hier aus auch sehen kann. Ja. Die sitzen an den Telefonen und klopfen die Anrufer ab. Aha. Dennoch passiert es natürlich ab und zu, dass hier jemand mal durchrutscht, der uns hier Mist erzählt. Mhm. Hatten wir auch so einen Fall. Ehrlich? Was war das genau? Ach, das war eben auch ein ernster Fall und darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Wenn das irgendwelche lustigen Sachen sind, sage ich immer, ist es okay, wenn wir alle ein bisschen schmunzeln können und ablachen und hinterher denken, naja, stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, ja, ja. Aber wenn es ernst wird, hört bei mir der Spaß auf, weil man trifft nicht mich damit, sondern man trifft Leute, die in ähnlicher Weise ernst betroffen sind. Mhm. Aber der Windel-Man von vor ein paar Tagen, der war verdammt ernst und wahrheitsgemäß. Aha. Es gibt halt Sachen, das habe ich hier in den vielen Jahren auch gelernt, von denen man sich so gar keine Vorstellung früher hätte machen können. Mhm. Ich jedenfalls nicht. Also ich finde das halt immer so witzig. Du stellst halt immer genau die Fragen, die eigentlich praktisch wir, die Zuschauer, immer hören wollen. Ja, und das passt dann immer wie die Faust aufs Auge. Da denke ich mir auch manchmal, die Frage könnt ihr jetzt eigentlich mal stellen und warum kommt die Frage? Ja, das ist ein schönes Kompliment. Wenn mir das immer gelingt, das gelingt natürlich nicht immer, klar, dann bin ich hier richtig am Platz. Aber ja, es hat natürlich auch mit Tagesform zu tun. Man kann nicht jeden Tag, jeden Abend hier frisch sein und fit und ausgeschlafen und... Aber ich bemühe mich da schon sehr drum, ja. Ich denke, das machst du auch ganz gut. Ich danke dir sehr herzlich, Sven. Ja, okay, bis dann. Dir auch alles Gute. Wieder. Ja, ciao. Wieder. Tschüss. Ich werde euch zwischendurch jetzt auch mal ein bisschen Post vorlesen. Jetzt muss ich mal gucken, in all den tollen, bunten Luftballons, dass ich hier rankomme. Zum Beispiel habe ich einen Brief bekommen, der sich wie folgend liest. Lieber Jürgen Domian, mein Name ist Clara und ich bin 85 Jahre alt. Ich habe fast alle deine Sendungen gesehen, nur 7 nicht, da war ich sehr erkrankt. Am schönsten fand ich die Anrufe, wenn du mit Frauen sprichst, die Telefonsex machen. Wenn du dann denen sagst, diesen Frauen, komm, leg mal los, eine Kostprobe, mach mich mal so richtig heiß hier, dann, lieber Domian, bist du in Hochform. Viel Erfolg und weiterhin alles Gute. Lieber Clara, ich danke dir für die guten Wünsche. Jetzt ist an der Strippe der Ralf und Ralf ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Ralf. Ich wollte erstmal recht herzlich gratulieren zu ja. der 1000. Sendung. Jetzt, entschuldige, ich bin gerade ein bisschen unaufmerksam, weil mein Stift weg ist. Ach, Ralf, hier ist er. Doch merken. Ich danke dir für die Glückwünsche. Ja, und ich habe eigentlich auch zwei Fragen an dich. Vorab möchte ich dir aber noch sagen, du fragst uns, was wir wegen dir schon erlebt haben. Ja, ganz einfach 1000 Stunden weniger Schlaf. Und ich hoffe, das ist ein Kompliment. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was wären die Nächte ohne dich? Mensch, da haben wir doch so lange drauf gewartet, auch als du aus der Sommerpause wieder zurück warst. Vielen Dank. Aber nun einmal zu meinen Fragen. Mhm. Und zwar wollte ich einmal gerne von dir wissen, wie der Ablauf generell so vor der Sendung und nach der Sendung aussieht. Das heißt, wann kommst du ins Studio, was machst du da so? Wie bereitest du dich vor? Gibt es da irgendwelche speziellen Sachen, die du vorher machst? Oder ein gewisses Ritual auch, was du dann immer kurz vor der Sendung verfolgst? Ich habe da mal was von Bananen gehört. Ja, ja es gibt übrigens in gut 4 Wochen ein neues Buch über Domian. Das heißt 24 Stunden hinter den Kulissen von Wolfram Spikowski geschrieben und dieses Buch legt so eine Lupe wirklich auf den Moderator und die Sendung und beschreibt all diese Dinge, die so im Hintergrund passieren, auch die Rituale, von denen du gerade sprichst, aber ich will ein bisschen erzählen. Es sieht so aus, dass ich meistens immer so bis zum frühen Nachmittag schlafe, weil ich erst morgens um 6 in die Kiste gehe. Es geht leider nicht anders. Ich schaffe es vorher nicht und ich kann nicht vorher einschlafen. Ja. Dann habe ich so ein paar Stunden freie Zeit und dann beginnt meistens so gegen 18 Uhr meine Arbeit. Die Arbeit besteht darin, dass es viel administrative Dinge gibt um diese Sendung herum. Es gibt viele repräsentative Pflichten, es gibt viel Post zu beantworten und ich muss halt, das gehört auch dazu, sehr viel lesen und informiert sein, damit ich eben mit euch auch möglichst über viele Themen sprechen kann. Ein Thema, worüber ich noch nicht informiert bin, das müsst ihr mir nachsehen, aber ihr seht mir das ja auch nachher, ist Fußball. Da kann ich mich gar nicht mehr einlesen. Da habe ich so viel verpasst. Das funktioniert wohl nicht mehr. Ja, und so gegen 10:30, 11 in der Regel bin ich hier im Studio und bereite dann wiederum noch redaktionelle Dinge mit meinem Redakteur, dem Wolfram Spikowski, vor. Und ja, so gegen 12 Uhr gibt es zum ersten Mal einen kleinen Auftritt in der Regel oder jeden zweiten Tag im Radio. Da sage ich dann den Leuten von 1Live, was für ein Thema angesagt ist und die Telefonnummer nochmal. So, und nach der Sendung um 2 gibt es eine Besprechung mit meinem Team. Ich habe ja im Hintergrund Leute am Telefon sitzen, einen Psychologen und noch ein paar andere Kollegen. Und wir besprechen die ganze Sendung. Wir sprechen die ganze Sendung durch. Da gibt es Kritik, da gibt es Lob, da wird hin und her diskutiert, warum was so gelaufen ist und so weiter. Und naja, so in der Regel gegen 3:15 bin ich dann zu Hause. Manchmal gehen wir auch noch was trinken. Das ist dann so der Ablauf. Und in der Nacht dann zu Hause lese ich noch etwas oder ich gucke Fernsehen oder ich hänge vom Computer oder was auch immer. Passiert das denn auch schon mal, dass du, ich sag mal jetzt persönlich auch nochmal an irgendeinen Talkgast herantrittst, das heißt nochmal mit dem telefonierst? Wenn du jetzt denkst, dass du ihm vielleicht irgendwas Falsches gesagt hast und das vielleicht nicht so jetzt durch den Redakteur gesagt werden soll, dass du da vielleicht auch nochmal dich selber reinhängst? Also, das war genau das richtige Stichwort. Wenn ich den Eindruck habe, was Falsches gesagt zu haben, ich bin ja keine Maschine und man kann nicht in jeder Sekunde so präzise sein hier in dieser Live-Sendung, dass es immer stimmig ist und alles in Ordnung ist. Und es gibt manchmal Fälle, wo ich dann nach Hause fahre oder hinterher in der Nachbesprechung auch irgendwie so klar wird, ja, das war nicht gut, da hättest du anders reagieren müssen oder hättest ihm einen anderen Standpunkt entgegensetzen müssen oder eine andere Meinung. Dann, das ist nicht so oft der Fall, aber dann rufe ich auch privat die Leute nochmal an. Domian, dann noch eine zweite Frage, die ich habe. Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, dass du da noch ein anderes Projekt in der Hinterhand hast. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Ein anderes Projekt, das heißt, in der Hinterhand. Ja, sage ich jetzt mal so. Das heißt, meine Frage eigentlich direkt, wie lange stellst du dir noch vor, dass es Domian halt in dieser Form noch gibt? Also ich will dir sagen, Ralf, diese Frage stellt sich mir im Moment überhaupt nicht, weil diese Sendung, Gott sei Dank, also die Frage stellt sich mir nicht, natürlich, solange mein Publikum mich will und solange mein Sender mich will. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nicht vertreiben. Nein. Wir haben ein so erfolgreiches Format hier mit dieser kleinen Sendung und ich bin dabei und mache auf jeden Fall noch eine ganze Weile weiter. Sicher nicht bis zu meiner Pensionierung, aber die nächste Zeit auf jeden Fall, doch. Und irgendwas parallel noch dazu? Ich denke mal, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, ach, das haben wir immer wieder im WDR hier auch gemacht, dass ich noch andere Sendungen mal in der Sommerpause oder in der Winterpause oder mal Sondersendungen gemacht habe. Das steht sicher auch nächstes Jahr an, das zu machen. Aber das hier ist mein Ding und hier sitze ich für euch in der Nacht. Also dürfen wir uns noch lange an dir erfreuen. Ja, ich hoffe schon. Ja, ich hoffe es auch, auf jeden Fall. Gut, Ralf. Ja, das war's. Soweit. Ich danke dir für das Interesse und bleibe uns und bleibe mir treu. Auf jeden Fall, jede Nacht. Auf Wiedersehen, Ralf. Okay, tschüss. So, die nächste Post kommt von Michael aus, ich weiß den Ort nicht, 07272. Der schreibt, hi Domian, da ich ein Filmfreak und Kinofan bin, wollte ich dir ein paar Fragen stellen. Würde mich sehr freuen, wenn du die Fragen beantworten würdest. Mache ich doch auf jeden Fall. Gehst du oft ins Kino? Nein, ich gehe ganz selten ins Kino, weil ich Kino überhaupt nicht mag. Es ist mir da zu dunkel und da muss ich neben Menschen sitzen, die irgendwas kauen oder trinken oder Mundgeruch haben oder so. Nein, Kino ist nicht mein Ding. Wie heißt dein letzter Kinofilm, in dem du warst? Das war der Film Matrix, der mir überhaupt nicht gefallen hat, weil ich ihn völlig überladen fand von Effekten. Und das ging sehr zulasten der Story. Welches Genre siehst du gerne? Ich sehe sehr gerne Horrorfilme und Psychothriller. Was ist dein Lieblingsfilm? Das ist jetzt eigentlich ein anderes Genre, aber egal. Der Name der Rose und Kinder des Olymp. Wer sind deine Lieblingsschauspieler bzw. Schauspielerinnen oder der Schauspieler, die Schauspielerin aus alten Hollywood-Tagen? Ganz eindeutig Liz Taylor und John Wayne. Danke für deine Antworten, sagt Michael und sagt, mach weiter. So. Dann Kevin aus Ravensburg. Hi Domian, ich bin 13 Jahre alt und denke immer, oh shit, warum ist mein Papa nicht so cool wie du? Wenn es irgend geht, gucke ich deine Sendung und habe bei uns in der Schule auch schon mächtig Werbung für dich gemacht. Tschüss und alles Gute, dein Kevin. Vielen Dank, lieber Kevin, sehr nettes Kompliment. Monika, 42 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Ja. Pass mal auf, ich habe in der Bild-Zeitung was gelesen, ja? Ja. Und zwar hat das mit Verena Feldbusch zu tun. Mit Verona Feldbusch, ja. Ja. würdest du ganz gerne mit Verona Feldbusch essen gehen oder auch noch ein bisschen mehr? Ich würde gerne mit Verona Feldbusch essen gehen und auch noch ein bisschen mehr. Ah ja, das habe ich mir fast gedacht. Das kam auch so ein bisschen drüber. Ich mag sie tierisch gern. Ich kenne sie, also privat kennen wir uns nicht, aber wir haben uns beruflich einige Male getroffen und kennengelernt und mag sie einfach. Es ist eine so attraktive und so sympathische Frau, dass mir immer ganz mulmig wird, wenn ich ihr gegenüberstehe. Ja, gut. Und wenn ich sie umarme. Gut, ich bin zwar eine Frau und ich bin also nicht von der anderen Seite, ja. Aber ich finde sie auch ist eine sehr, sehr nette und sehr, sehr attraktive Hoch-erotisch. Ja, sagt mein Sohn auch immer. Und nicht nur im Fernsehen mit Schminke und so, auch wenn man sie hinter den Kulissen so direkt vis-à-vis erlebt und sieht, eine süße Frau. Und alles andere, was man ihr immer so vorschreibt, sie ist irgendwie so ein Dummchen oder so. Oh nein. Nein, das ist sie wirklich nicht. Nein. Die Frau ist nicht dumm. Nein, überhaupt nicht. Intelligent. Ja. Aber ich habe da noch eine zweite Frage. Du machst das ja jetzt so jede Nacht, von Montag bis Freitag. Und hättest du eigentlich mal einen Wunschpartner, mit dem du dich mal ganz gerne unterhalten möchtest? Ja, das hätte ich in der Tat. Das ist eine schöne Frage. Also ich würde gerne, also ich bin konfrontiert worden ja schon mit sehr, sehr vielen Phänomenen und auch mit sehr vielen Krankheitsphänomenen hier in der Sendung. Ich würde mich sehr gerne einmal mit einem Autisten unterhalten, sofern das überhaupt über Telefon möglich ist. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Wenn es über Telefon nicht möglich wäre, hätte ich ihn gerne im Studio. Ja, und ist da nicht irgendwie dran zu kommen? Wenn sich das ergibt, diese Sendung lebt ja vom Zufall. Wenn jemand hier anrufen will, wir recherchieren ja niemandem hinterher. Das ist ja alles freiwillig. Wer hier anruft, der durchkommt, hat die Chance halt zu reden und hier aufzutreten. Aber wir laufen niemandem nach und sagen jetzt hier, du sollst bei uns auftreten. Ja. Und ich habe ja hier in der Sendung auch immer in loser Reihenfolge Prominente. Mhm. Und da gibt es neben Verona noch zwei Menschen, die ich sehr gerne hier hätte. Und die wären? Sehr gerne. Sagst du sie mir? Ja, ich sag's dir. Es ist einmal, das wäre mit der Sprache so ein bisschen schwierig, weil wir uns dann irgendwie simultan übersetzen müssen, Robbie Williams. Hey. Ich halte ihn für einen ganz tollen Typ und einen hochinteressanten Künstler. Und das andere, oder die andere, ist Hildegard Knef. Daher habe ich mich gerade auch so gefreut, dass meine Kollegen, ohne dass ich es wusste, das Lied eingespielt haben. Ich fand das ganz toll. Ich schaltete gerade um. Ja. Ich denke, Luftballons und dann die Rote Rose war toll. Hildegard Knef ist ja der noch einzige lebende deutsche Weltstar. Ja. Sie ist für mich eine so ungeheuer großartige Frau, eine Universalkünstlerin, die schreiben kann, malen kann, singen kann, schauspielert. Also ich verneige mich unendlich vor der Frau und würde alles drum geben, wenn sie mal hier mein Gast sein könnte. Aber es ist sehr schwierig, sie ist alt und sie ist auch krank und lebt in Berlin. Es ist eine Zumutung, auch extra für eine Nacht hierher dann zu kommen. Ja, das ist richtig, das stimmt. Aber Hildegard Knef ist wirklich noch eine unserer letzten, die da übergeblieben sind. Ja. Okay. Das war's. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich weiterhin auch. Weiterhin viel, viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Und Küsschen zu deiner 1000. Sendung. Dankeschön, das ist sehr nett. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, dann wieder ein bisschen Post. Ein sehr schönes Fax habe ich bekommen. Erstmal ein Fax. Mit einem Hirsch drauf. Und da steht: Viel Spaß bei der 1000. Sendung. Deine Freundin Cornelia Scheel und Hella von Sinn. Und nicht nur das Fax ist gekommen heute, sondern auch, ihr seht das, die Fernsehzuschauer im Hintergrund, steht ein ganz toller Strauß Rosen. Dieser Strauß Rosen lag vorhin hier in meinem Studio, auch von Hella von Sinn und Cornelia Scheel. Vielen Dank. Und ein Fax zu Hause kam an mit folgender Formulierung: Lieber Jürgen Domian, nee, nicht Domian, sondern einfach nur lieber Jürgen, herzlichen Glückwunsch zu deiner 1000. Sendung. Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und Energie für die nächsten 1000. Ich werde heute Nacht vor dem Fernseher ein Sekt auf dich trinken. Alles Liebe, Georg Uecker. Das ist sehr nett von dir, lieber Georg, dass du ein Sekt auf uns trinkst. Ich wollte ja eigentlich heute auch hier Champagner trinken, aber ich habe nur das profane Wasser hier stehen, wie immer. Ich kann während der Arbeit keinen Alkohol trinken. Wenn ich zwei Schlucke Champagner hier trinke, bin ich nicht mehr Herr meiner Worte. Und das will ich eigentlich während der Sendung hier sein. Vielen Dank auch an dich, lieber Georg, für die Glückwünsche. Monika ist dran. Und die ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Monika. Zwei Monikas hintereinander. Ja, stimmt, genau, genau. Ich bin vorhin schon direkt zusammengezuckt, als du beim ersten Mal Monika gesagt hattest, aber war dann doch nicht. Erstmal herzliche Glückwünsche zur 1000. Vielen Dank. Ich bin seit der ersten Sendung dabei. Ist es also wahr? Hab das deshalb auch zur Sendung direkt keine Fragen, weil ich auch das Buch gelesen habe und sehr viel so privat so von dir gelesen habe, etc. Daher ein anderes Thema, was dich vielleicht sehr interessiert, Big Brother. Big Brother. Oh ja, interessiert mich, ja. Genau. Was du jetzt, was ist denn dein neuer Lieblingskandidat, beziehungsweise dein Hasskandidat? Also der Hasskandidat ist ja wohl klar. Also von jedem, ne? Der so hochgepusht wurde, ne? Nein, der Hasskandidat ist Christian aus Herne. Christian aus Herne ist für mich so unsympathisch, dass ich fassungslos vor dem Fernseher sitze, auch heute Abend, was er alles von sich gibt für einen Schrott. Da war auch heute irgendwo so eine Sendung, ich glaube auf RTL, wo auch herausgekommen ist, dass er als irgendwo als Kleindarsteller mal fungiert hat, also in mehreren so kleinen Streifen mal mitgespielt hat und dass er wohl sehr gut schauspielen kann. Also dass sie meinen, dass er jetzt eine Rolle spielt, ne? Ah, da habe ich auch schon mal nachgedacht, ob es denn alles so echt ist. Ob es alles so echt ist. Also wenn es echt ist, ist es äußerst unsympathisch. Aber wie kann man, also ich meine, wenn ich eine Rolle spiele, dann spiele ich doch eher jemanden Sympathischen. als die man uns. Vielleicht bekommt er sehr viel Geld dafür, das kann ja sein, ne? Ja, ja, da vermutet man auch, dass er irgendwie von einem anderen Sender, aber ich meine, das war ja in der ersten Staffel aus, dass man dann Maulwurf vermutet hat. Ja, vielleicht gar nicht mal von einem anderen Sender, sondern vom eigenen, um einfach ein bisschen Wind in die ganze Sache zu bringen und Sympathien zu schüren und zu polarisieren, das könnte ja sein. Ja. Glaube ich auch. Und dein Lieblingskandidat? Ja, das ist natürlich auch Harry. Also da geht im Moment noch kein Weg da vorbei. Aber vielleicht, das kann sich ja natürlich alles auch ändern in den nächsten Tagen und Wochen. Eben, also ich denke mir auch, das ist jetzt alles sehr wieder hochgepusht worden von den Medien. Da ist das quasi schon vorher bestimmt worden. Mhm. Das ist so der Lieblingskandidat, mhm, das weniger. Und man kann, ich denke ich mal, nach den wenigen Tagen noch gar kein Urteil irgendwie. Mhm. Aber ich habe es irgendwie so im Gefühl, dass dieser Harry ein wirklicher Star werden wird. Viel mehr als es Zlatko war, muss man ja fast schon sagen, weil der Stern geht ja schon wieder unter. Naja. Er hat ja, das ging heute Abend über den Sender, so ein Blues improvisiert, ne? Ja, hast du das gesehen? Ja, das war ja, der Container Blues irgendwie. Das war schon fast ein bisschen genial, also für einen Laien und sehr sympathisch. Ja, so viel Laie ist er ja wohl. Nein, natürlich nicht. Mehr, ne? Stimmt, ja. Und ich fand es auch wunderbar übrigens, wie die den Christian alle haben auflaufen lassen auf die Frage, wer ist denn nun schwul, bi oder lesbisch hier in der Runde. Ja, dann dein Kommentar, das musst du schon selber rausfinden. Ja, das fanden alle ziemlich dämlich, ne? Ja, oder dann auch so die anderen Kommentare, wo der Christian dann gesagt hatte, ja, ich möchte das gerne wissen, wer das ist. Und dann meinte der Harry, ja, dann frag ihn auch selber. Und wenn du mich zum Beispiel fragen würde, ob ich dick bin, würde ich auch ja sagen. Ja, er hat auch so einen spontanen Witz. Ja, also ich finde ihn, sag ich mal, vom Witz her viel sympathischer als den Jürgen zum Beispiel. Mhm. Da war in der ersten Staffel ist er ja immer so als der Witzbold hingestellt worden und so. Also finde ich, was vom Harry rüberkommt, schon viel. Aber wie gesagt, wir wollen nicht zu früh urteilen, wir wollen das erstmal eine Weile beobachten. Hast du denn, jetzt muss ich dich auch mal eben was fragen, hast du denn am Samstag die große Eröffnungsshow gesehen? Leider ja. Leider ja. Also ich fand es ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fand es auch irgendwie, dass man schon vorher wusste, wer reinkam, fand ich halt nicht so prickelnd. Also ich fand das beim ersten Mal besser gemacht, dass man überhaupt nichts wusste. Aber ich kann dir sagen, ich war so glücklich, dass wir nicht mehr Percy Hoven sehen müssen und diese andere Tante da, die Frau Rosenfritter. Oliver Geissen hat es toll gemacht, fand ich. Toll moderiert. Also... Ja, also manche Fragen waren ja dann wirklich ein bisschen, also weiß ich nicht. Also ja, ich fand's toll. Er hat das locker und cool gemacht und mit Witz und ein bisschen Distanz auch und nicht so schleimig irgendwie. Ich fand's einfach gut. Ich fand ihn sehr sympathisch. Wo ist denn dieser Herr Wember geblieben? Oder wie hieß der nächste? Wember oder was, der dann eigentlich immer hinterm Computer stand und da psychologischen, astrologischen Analysen gemacht hat? Bin ich Pressesprecher von RTL 2? Ich weiß es nicht. Vielleicht weil du dich ja vielleicht auch immer so interessierst, habe ich gedacht, vielleicht weißt du das. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht fand ich immer so blöd. Vielleicht taucht er auch noch auf. Und was hältst du so von den Neuerungen, die da jetzt sind, mit diesen Wertmarken zum Beispiel? Ach Gott, ja. Also finde ich eigentlich Kiki-Kram. Ja, ja. Auch mit dem Kochen. Ich meine, Kochen konnte man früher schon in der Steinzeit, ne? Mhm. Also da finde ich nicht back to basic, wenn man da irgendwo eine Wertmarke reinschmeißen muss vorher. Es verkompliziert das Ganze ein bisschen und davon profitieren wir, die Voyeure natürlich wieder, ne? Wir, die Zuschauer. Naja, so sind wir ja, ne? Wir gucken eine Schüssel auch und schämen uns gar nicht mal dabei. Erzählen, dass wir noch im Fernsehen. Mann. Naja, also privat muss ich sagen, weiß es keiner, dass ich gucke. Siehst du? Ist das wahr? Hast du Kinder? Nee. Und nee, Freundinnen und so erzählst du es keinem? Also eine Freundin weiß es, aber die anderen wissen es nicht. Und mit der einen Freundin tausche ich mich dann auch immer fleißig aus. Und die anderen sagen dann schon, sie haben dann schon direkt gesagt bei der ersten Staffel, nee, dann gucke ich nicht und nein, kommt mir gar nicht ins Haus. Und habe ich mich dann gar nicht getraut zu sagen, ja, aber ich gucke. Weil jetzt so habe ich mich hier geoutet. Das ist so ein Phänomen, wie es immer oder lange Zeit früher bei Modern Talking war. Alle fanden diese Gruppe schrecklich und haben sich darüber lustig gemacht. Aber es muss ja nun doch sehr viele Leute gegeben haben, die es gekauft haben und das gut fanden. Und man traute sich das nicht zu sagen, ne? Dass man das schön fand. Gab es viele, zum Beispiel auch Lindenstraße, war ja auch früher sowas, dass das angeblich keiner geguckt hat. Genau. Ich habe es von der ersten Sendung angeguckt und guck's immer noch. Ja. Ja, du kannst vielleicht mal kurz eben Georg Uecker grüßen. Der guckt ja auch zu. Ja, hallo. Die Hella von Sinn auch, die habe ich mal ein paar Mal kennengelernt. Ja, grüß die Hella und die Conny gucken jetzt auch zu. Genau. Aber ich habe noch eine andere Frage. Bitte. eine eher private Frage, vielleicht magst du mir die beantworten oder nicht. Und zwar bei mir in der Firma arbeitet ein Herr Domian. So. Hast du Verwandte in Düsseldorf? Nein, habe ich nicht. Überhaupt nicht. Ist ja interessant, es gibt in Düsseldorf einen Herrn Domian, ja. Wobei der Name ja eigentlich sehr selten ist. Ja, eben, habe ich mir auch gedacht und deshalb habe ich so vermutet, na, vielleicht ist da irgendwie eine verwandtschaftliche Beziehung, nee, aber ihn nee. Selber habe ich dann auch nicht getraut zu fragen, ne? Ein Herr Domian in Düsseldorf, in deinem Betrieb. Genau. Was macht der da? Was ist der da vom Beruf? Also der ist schon leitender Angestellter. Leitender Angestellter, ja, Herr Domian, ja, in Düsseldorf. Ja. Vielleicht sollte ich mal mit ihm Kontakt aufnehmen. Eben, deshalb traut man sich ja dann auch nicht zu fragen. Ne? Ob der nun stolz ist auf seinen Namen oder sich schämt, das ist jetzt die Frage. Ne? Express heute schreibt, Überschrift Domian, tausende Sendung, zwischen Mutter Teresa und Teresa Orlowski. Ja, genau. Ja? Auch schön. Gut, Monika. Ja. War es das, oder? Ja, das war es eigentlich so. Also ich hoffe, dass da noch mehr als 1000 Sendungen folgen werden. Ja, mal gucken. Noch ein paar schlaflose Nächte, wie jemand vor mir schon bemerkt hat. Und ansonsten mach weiter so. Ich danke dir herzlich. Alles Gute dir auch. Okay, danke schön. Auf Wiederhören, Monika. Tschüss. Jetzt haben wir schon 1.31 Uhr und 13 Sekunden und jetzt machen wir unsere obligatorische kleine Pause wie immer. Nur 32, 10 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht, wenn ihr zufällig gerade, also ihr Fernsehzuschauer hier reingezappt sein solltet und euch wundert, warum das hier so bunt aussieht und so schön und hinten eine 1000 steht und ein toller Blumenstrauß. Der Grund ist, heute feiern wir unsere 1000. Ausgabe. Diese Sendung wird heute zum 1000. Mal ausgestrahlt und da haben wir uns ein bisschen was Besonderes ausgedacht. Ihr könnt hier anrufen und mich fragen. Ihr könnt mich alles Mögliche und Unmögliche fragen, zur Person, zur Sendung. Ihr könnt mich auch zu Themen befragen, was meine Meinung ist. Wir haben ja gerade schon über Big Brother uns unterhalten. Oder erzählt mir, was diese Sendung in eurem Leben vielleicht schon verändert hat oder was irgendwie passiert ist aufgrund dieser Sendung. Also, wenn ihr mit mir jetzt reden wollt und mir so ein bisschen was erzählen wollt und mir ein bisschen plauschen können, Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfreie Telefonnummer und kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Und bevor es weitergeht, noch einen kleinen Brief, nämlich von Marc aus Rheine. Der schreibt, hallo Domian, ich bin 32 Jahre alt, verheiratet und Zeit meines Lebens stockhetero gewesen. Das soll eigentlich auch so bleiben. Aber ich muss gestehen, bei dir würde ich eine Ausnahme machen und mich auf etwas einlassen. Erst jetzt verstehe ich den Spruch, etwas Warmes braucht der Mensch. Tausend Glückwünsche zu deiner 1000. Sendung. Dein Fan Marc aus Rheine. Das ist aber auch ein sehr nettes Kompliment. Vielen Dank, lieber Marc. Hanne, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner 1000. Sendung und alles Gute für die nächsten 1000. Und ich bin so glücklich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Vielen Dank. Vielen das Dank. Denn noch zur 1000. Sendung. Du siehst auch richtig glücklich aus. Du bist auch ich so richtig bin happy heute. Auch in guter Stimmung, muss man sagen, ja. Ja, das sieht man. Ja, diese Sendung ist ja auch ziemlich gemacht für, ja, so Außenstehende, wenn man so will. Arbeitslose. Auch. Nachtschwärmer. Und auch kranke Leute. Im Moment bin ich auch krank, aber mir geht es soweit schon ganz gut. Also jetzt komme ich mit meinen Fragen, ja? Ja, bitte, ja, klar. Also ich habe was ganz Prägnantes. Ich glaube, da reagierst du manchmal auch ein bisschen allergisch drauf. Astrologie und Sternzeichen. Ich gucke die Sendung ja nun auch schon seit 4 Jahren. Ja. du willst mich fragen, was ich davon halte. Ja, so im Allgemeinen erstmal. Ja, im Allgemeinen muss ich dir sagen, wahrscheinlich ahnst du es auch schon oder weißt es auch, zumindest andeutungsweise, dass ich da keinen Zugang zu habe zu diesem Thema. Mhm. Ich interessiere mich da auch nicht sehr für. Ja, natürlich, diese Tageshoroskope, die sind alle Pillepalle. Ja, das ist alles Pillepalle. Aber auch so diese eher seriös gemachten Horoskope, sofern man das seriös ja, machen kann. Ja, das kann man ja. Man wird ja auch in irgendwas hineingeboren mhm. und dann kommt ja auch noch Konstellationen von den Sternen und so dazu, aber in die Gesellschaft oder in das Umfeld, in das man hineingeboren wird, das prägt einen ja auch noch. Weißt du, der Hintergrund ist der, über meine Zukunft will ich gar nichts wissen. Nein, sowas meine ich jetzt nicht. Und gar. Über mich selbst und meinen Charakter, darüber reflektiere ich lieber selbst oder lasse mich durch andere Menschen spiegeln, als dass ich die Sterne zur Hilfe rufe. Ja, aber zum Beispiel deine gute Freundin Hella von Sinn. Ja, die Hella ist da anders drauf, die interessiert sich da eher für. Ja, und die ist auch Wassermann. Wassermänner, ich bin nämlich auch Wassermann, deswegen. Und die sind dann auch so ein bisschen verrückt manchmal, ne? Kann man so sagen, ja. Die Hella hat auch mir meinen Aszendenten mal ausgerechnet. Das kann man ja irgendwie so ausrechnen mit Geburtsort und Datum und so etwas. Und? Was ist dein Aszendent? Du bist der Schütze. Ich bin Schütze und der Aszendent ist Skorpion. Das ist aber gefährlich. Was sagt uns das denn? Ja, Skorpione sind so ein bisschen, gefährliche Leute, sage ich mal. Aber die Schützen sind netter. Meine Mutter ist Skorpion, deswegen kann ich das auch so ganz freien Herzens sagen, ohne irgendwelchen Vorurteilen. Ja. Ich wusste ja nicht, dass du jetzt Skorpion im Aszendent hast, aber so spontan und wie ein Schütze eigentlich so ist, so bist du eigentlich auch so im Großen und Ganzen auch reiselustig und gehst auch sehr auf Menschen zu, bist manchmal ein bisschen zu spontan, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, du rufst denn auch manchmal an, falls du überreagiert hast. Schützen reagieren manchmal leicht über. Sind denn Schützen, das muss ich hier als Fachfrau gleich einmal fragen. Ah nee, Fachfrau nicht, aber so ein bisschen interessant. Neigen denn Schützen auch zum Eigenbrödlertum? Nee, eigentlich nicht. Das bin ich nämlich. Ich habe so zwei Seiten. Einmal diese sehr nach außen gekehrte, aber das andere Ich ist auch ganz, ganz still und ganz zurückgezogen. Ja, ein Schütze ist zum Beispiel so, er will auch vor sich selbst bestehen können, ja. Und nicht nur nach außen, nicht nur so extrovertiert sein, sondern auch manchmal, aber ich glaube, das hat jeder von uns. Das wollte ich gerade sagen, eigentlich will ja jeder vor sich selbst bestehen können. Ja, vor allen Dingen auch jeder zieht sich zurück, so manchmal mehr oder weniger. Apropos zurückziehen, dann habe ich noch eine Frage. Das habe ich nämlich mitgekriegt, du warst ja im Urlaub. Und dann hast du erzählt, du bist ein Fan der Berge. Ja, ein großer Fan, ja. Ich auch. Aber wann bist du drauf gekommen? Bestimmt nicht in den jungen Jahren. Nein, nein. Ich fand es früher äußerst spießig und piefig, im Sommer in die Berge zu fahren. Im Winter ist es was anderes. Ja. Ne? Und ich bin drauf gekommen erst so, vor 3, 4, 5 Jahren so in der Ecke. Ja, ja, ich auch. Da habe ich meine erste Sommerreise in die Alpen gemacht. Mhm. Und war sehr beeindruckt davon. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und wir mittlerweile halt auch so unter dem sportlichen Aspekt ist das einfach ein ganz tolles Körpertraining, das Bergwandern, das mache ich immer. Ja. Und es hat auch für den Geist so was Meditatives, man kann sich wunderbar zurückziehen. Und wenn man auf 3000 Meter irgendwo sitzt, alleine. Genau, das ist der Wahnsinn traumhaft. Ohnehin. Ne? Ja, das gibt's gar nicht, das kann man auch gar keinen anderen beschreiben, der es nicht erlebt hat, die glauben das nicht. Weil die meisten rumpfen immer die Nase, in die Berge, in die Alpen. Ja, ja, meine Tochter auch, die sagt, so langweilig in Österreich, was war genau, das denn? Ja, genau. Ich habe gesagt, du musst aber nicht da mit den ganzen Touristen mitwandern, sondern einfach so eine Wanderung ganz allein machen. Gut, ich kann ja jetzt nicht mehr hochklettern. Du kletterst wahrscheinlich noch so sportlich. Ja, also ich kletter keine Wände hoch, aber das ist hochalpin Wandern. Das sind manchmal auch sehr steinige und sehr, sehr heikle Wege, sagen wir so. Es sind aber immer noch Wege. Ach so, ich dachte schon, du würdest jetzt schon an der Wand hängen. Nee, das meine ich, das meine ich nicht. Das traue ich mich dann doch nicht. Naja, und was man da so alles entdeckt, so ganz oben Murmeltiere und Alpenpfeilchen und Alpenrosenblühen. Und das ist einfach so schön, dass man, das kennen wir ja heute in unserer ganzen verseuchten Welt gar nicht, wenn man Durst hat, einfach sich hinzu knien und aus dem Bach zu trinken. Ne? Wahnsinn. Wunderschön. Ganz super und ich bin da auch ein Fan geworden und auch erst seit ein paar Jahren und ich habe das jetzt nach deinem letzten Urlaub habe ich das gehört, da hast du das so beiläufig mal erwähnt, dass du in den Bergen warst. Irgendjemand hat nämlich danach gefragt, wo warst du denn? Warst du vielleicht hier irgendwie in es ist einfach langweilig, irgendwo am Strand zu liegen, sage ich mir heute. Ja, Gott. Also hier bin ich auch nicht abgenommen. Sich mal so entspannen will, ja, ja gut, ja. Aber es ist sowas anderes. Das ist so ein Gefühl, als ob man nochmal neu geboren wird, ja, wenn man da so einen richtigen Weg da hochwandern kann. Ach, ich rede viel zu viel. Es ist auch wirklich, damit dann vielleicht auch genug zu dem Thema, aber es ist auch ein großes Erfolgserlebnis, so einen Berg zu erwandern und zu erklimmen. Aber die anderen werden alle denken jetzt, was reden die da über Berge und... Aber wir beide verstehen uns, wir wissen, dass es toll ist, ne? Ja. Du verstehst dich ja auch mit Wassermännern, wenn du dich mit der Hella verstehst. Ja. Hanne, ich danke dir für deinen Anruf und für deine Frage. Darf ich noch ein Autogramm haben? Ja, pass auf, ihr Lieben, alle, die Autogramm haben wollt, macht es bitte folgendermaßen. Ruft morgen am Tag diese Nummer hier an. Ach so. Und dann kriegt ihr das automatisch zugeschickt. Das vereinfacht uns jetzt die Arbeit. Macht es bitte so, ja? Ja, okay. Okay. Hanne, alles und Gute. Und feier noch schön heute Nacht. Das machen wir. Ja. Alles Gute. Schöne Grüße noch an dein Team, die sind wundervoll. Das mache ich, das gebe ich weiter. Tschüss. Ja, tschüss. So, der nächste Brief. Fax. Sarah aus Berlin, die schreibt, Hi Domian, auch ich gratuliere dir zur 1000. Bleib uns bloß treu. Ich habe ein paar Fragen an dich, eine Negativfrageliste. Bitte beantworte sie doch in der Sendung. Die erste Frage habe ich gerade schon beantwortet. Die heißt nämlich, wen findest du im neuen Big Brother Haus am unsympathischsten? Christian aus Herne, das habe ich gerade schon gesagt. Die zweite Frage, welche öffentliche Person findest du derzeit am peinlichsten? Ganz eindeutig Jenny Elvers. Ohne Diskussion. Und dritte Frage, über welchen Politiker hast du dich in den letzten Wochen am meisten geärgert? Ganz eindeutig über den CDU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz und seine Aussage im Bundestag, dass kein prominenter SPD-Politiker vor 10 Jahren die deutsche Einheit wirklich gewollt habe. Was für eine Beleidigung Willy Brandt gegenüber. Was für eine Beleidigung Willy Brandt gegenüber. Von Willy Brandt stammt ja nun der so berühmt gewordene Satz, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, und es war zeitlebens die Herzensangelegenheit schlechthin von Willy Brandt, dass das geteilte Deutschland wieder ein Land wird. Und dann so einen Satz im Bundestag. Das hat mich sehr geärgert. So, jetzt geht's aber weiter mit Ralf, und Ralf ist 35 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Grüß dich, Jürgen. Hallo, Ralf. Zuallererst mal einen herzlichen Glückwunsch zu deiner 1000. Sendung. Auch an dich, vielen Dank. Ich bin zwar nicht unbedingt ein regelmäßiger Zuschauer, aber wenn ich mal hängen bleibe, dann auf jeden Fall gerne. Mhm. Meine konkrete Frage ist im Endeffekt, was hältst du von der ganzen Spritdiskussion, die jetzt innerhalb der letzten paar Wochen durch die Medien gegangen ist? Mhm. Jetzt anfänglich halt mit dem Streik in Frankreich, dann Fortsetzung über Belgien und mittlerweile sogar teilweise bis nach Skandinavien hoch. Mhm. Also auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt sehr unbeliebt mache. Ich bin ein Anhänger der Ökosteuer. Es handelt sich lediglich um 6 Pfennig, die im Januar geplant sind, noch weiter draufzuschlagen. Und ich bin überzeugt von den Argumenten, die dahinter stecken. Nämlich einmal, dass die Industrie gezwungen werden muss, spritarme Autos, also die wenig verbrauchen, 3 Liter Autos, in Massenproduktion günstig herzustellen. Dann bin ich der Auffassung, dass unbedingt langfristig etwas getan werden muss, dass nicht so viele Laster auf unseren Straßen sind. Ich weiß aber auch, dass die Brummifahrer und die Unternehmen abgefedert werden müssen. Ich finde, dass viel, viel mehr Güter wieder auf die Schienen gehören. Und ich finde auch, dass unsere Raser in Deutschland, die verantwortlich sind für so viel Unheil und so viel Tod auf den Straßen, halt auch, dass auch denen die Daumenschrauben angelegt werden müssen. Und wenn man sparsamer fährt, dann fährt man nicht so schnell. Da kann ich dir nur ganz voll und ganz zustimmen, zumindest teilweise. Mhm. Weil, ich sag mal so, weshalb ich mich ein klein wenig über dieses ganze Thema überhaupt aufrege, auch über die Ökosteuer, muss ich dir jetzt leider Gottes mal in die Parade fahren, ist im Endeffekt das riesengroße Problem, dass halt da im Übrigen nur drüber geredet wird, wenn jemand das Geld dazu hat. bei der ganzen Diskussion, die im Endeffekt in der Öffentlichkeit publiziert wird, ist leider Gottes immer die Rede davon, dass halt ein Durchschnittseinkommen von Summe X genannt wird. Mhm. Ich bin selber Arbeitnehmer. Mhm. Ich bin auf mein Auto angewiesen. Ich bin mittels meines Autos im Endeffekt binnen 15 Minuten auf meiner Arbeit. Mhm. Würde ich auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen, dauert die ganze Fahrt für mich, wenn ich Pech habe, eine Stunde. Und da sind wir beim anderen Thema. Da gebe ich dir völlig recht. Was ich zum Beispiel bedauere an der Ökosteuer, sind wir sehr ernst, aber das kann man ja kurz mal bereden. Ich bedauere an der Ökosteuer, dass dieses Geld nicht benutzt wird, um alternative Verkehrsprojekte voranzutreiben und um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, sondern ausschließlich im Moment es in die Rentenkassen fließt. Und was mich auch sehr ärgert, ist, dass auch auf die Preise beispielsweise des öffentlichen Nahverkehrs und auf die Preise der Deutschen Bundesbahn, der Deutschen Bahn, auch die Ökosteuer draufgeschlagen wird. Ich finde, der öffentliche Nahverkehr und die Bahn müssten befreit sein von der Ökosteuer. Es ist doch absurd, dass das Bahnfahren jetzt auch teurer wird, durch die Ökosteuer. Aber den Grundgedanken finde ich gut, weil wir können nicht endlos so wirtschaften. Abgesehen davon, das wird immer so ganz normal hingenommen. Oder man spricht gar nicht rüber. Wir wissen ja gar nicht, wie viel tausend Menschen im Jahr an den Folgen der großen Luftverschmutzung durch das Auto an Krebs, an Lungenkrebs sterben. Spricht kein Mensch drüber. Das stimmt allerdings. Hinzu kommen die vielen, vielen tausend Menschen, die ihr Leben verlieren auf Straßen. Also ich finde einfach, dass man, obwohl ich gerne Auto fahre, man kann schnell Auto fahren, sage ich gleich alles dazu. Man muss diesen ganzen Bereich Auto und Autofahren immer mehr kritischer angehen. Und das muss anders organisiert werden für die Zukunft. So geht es nicht weiter. Neulich gelesen, wenn nichts passiert, wird im Jahre 2015 werden 80% mehr LKWs auf den Straßen sein. Das ist doch der Wahnsinn schlechthin. Ja gut, LKWs bedeuten natürlich mehr Verkehrsbehinderung teilweise, weil die LKWs halt nicht so schnell fahren dürfen, wie sie eventuell könnten. Mhm. Wenn sie so schnell fahren könnten, wie sie eventuell gerne würden, ist natürlich auch wieder das Risiko aufgrund der Tonnagenzahl, die Dinger haben, dementsprechend großer Bremsweg etc. und so weiter. Die Zahl der Verkehrstoten durch LKW-Unfälle ist im letzten Jahr um 40% gestiegen. Das sind alles Warnsignale, finde ich. Ja, sicher sind es Warnsignale. Von daher kann ich auch, weil ich ja gerade sagte, teilweise stimme ich dir zu. Was also Güter auf die Bahn, in dem Punkt hast du absolut recht, würde ich glattweg befürworten, ist überhaupt kein Thema. Mhm. Nur, wenn ich mir da teilweise überlege, der kleine Mann wird letztendlich so oder so immer bestraft. Mhm. Ich habe leider Gottes nicht so ein großes Einkommen, dass ich hingehen kann und kann mir im Endeffekt ein neues Auto gönnen, so wie, sag ich mal, vielleicht von der Industrie auf irgendeine Art und Weise gebaut werden würde, sofern jetzt im Endeffekt der Druck auch von Vater Staat so halt aufrechterhalten wird. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich leider Gottes auch Leidtragender davon, weil die Steuern so hoch sind. Mhm. Aber ist Normalerweise ist es aber auch so gesagt worden, dass im Endeffekt die Kfz-Steuern zugunsten des Straßenausbaus. Mhm. Aber ich glaube, jetzt werden wir irgendwelche anderen Finanzlöcher beim Staat zu stopfen. Mhm. Ich glaube, jetzt werden wir ein bisschen zu speziell. Aber du hast, glaube ich, so grob meine Meinung jetzt erfahren, die ich zu dem Thema habe. Die habe ich auf jeden Fall erfahren, Jürgen. Und wie gesagt, ich stimme dir teilweise zu. Ich habe auch nichts dagegen, dass du der Ökosteuer zustimmst. Wenn das Geld in die richtigen Kanäle fließt, dann ist da hundertprozentig nichts gegen an. Das ist genau der Punkt. Nur wenn das Geld dazu missbraucht wird, was jeder Bundesbürger im Endeffekt mit jedem Liter Sprit, den er verfährt, bezahlen muss, dass da irgendwelche anderen Löcher in der Haushaltskasse irgendwo gestopft werden müssen. Und so wie es im Augenblick durch die Medien teilweise publik gemacht wird, ob die Medien unbedingt immer recht haben, möchte ich, ja gut, kann ich nicht in Abrede stellen. Tatsache ist auf jeden Fall, der kleine Mann ist leider Gottes immer der Geprellte. Mhm. Weil auf dem Rücken des kleinen Mannes, da wird so viel ausgetragen. Mhm. Ist da ein Loch? Gut, gehen wir hin, machen eine Ökosteuer. Ist da wieder ein Loch? Ja gut, machen wir halt ein bisschen die Spritsteuer höher. Ist da ein Loch? Ja, machen wir halt mal ein bisschen die Mehrwertsteuer höher. Oder so, oder so, oder so. Okay, also das vertiefen wir. Alle letztendlich im Endeffekt die Geprellte. Ja, wir wollen nur nicht so ganz immer solche Allgemeinplätze von uns geben. Der kleine Mann ist immer der Geprellte. So ist es ja nun auch. auch nicht. Und wir haben jetzt eine Bundesregierung, die da schon differenzierter rangeht. Aber lass uns das jetzt nicht vertiefen, sonst sind wir noch um 3 Uhr dran und die Leute haben vielleicht noch ein paar andere Fragen. Wollte ich auch nicht vertiefen, Jürgen, aber eine Frage möchte ich dir trotzdem noch mal stellen. Und zwar hat ja 1Live im Endeffekt sein ganzes Konzept, was im Äther so durch die Radios halt dann halt schon alles, ein bisschen geändert. Ja. Wie findest du selber es? Ich finde es gut. Mir macht es Spaß zu hören. Also ich kann mich damit gut anfreunden. Ich dachte auch am Anfang erst, wenn sich das alles anders und die Veränderung. Aber ich bin davon ziemlich begeistert. Ich höre es gerne, wenn ich aufstehe, klacke ich 1Live an oder ich höre Schlagersender. Das muss ich ja dann hier auch gestehen. Ich höre entweder WDR4 oder WDR 1Live. Ich wollte nur dazu sagen, was mir unheimlich fehlt, ist im Endeffekt der Rucksack, weil da muss ich wirklich sagen, da war also eine Sendung. Die hat mir also unheimlich viel Spaß gemacht. Allein schon die Forderung. Ich bin zwar nie durchgekommen. Leider Gottes war ich auch immer zugunsten der Leute, die halt vielleicht kontinuierlich ein Telefon am Arbeitsplatz haben oder auch irgendwo kontinuierlich die Möglichkeit. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag, Ralf. Wir lassen es mal dabei, weil wir haben ja ganz viele Zuschauer draußen in Deutschland. Ich weiß, Jürgen, und von daher, ich möchte mich auch bei allen Zuschauern entschuldigen, die im Endeffekt jetzt auf meine Kosten ein bisschen warten mussten. Ja. Tu mir einen Gefallen. Mach bitte noch mehr als 1000 Sendungen wir weiter. Wir werden uns bemühen. Okay, Ralf, alles Gute. Und du hast in mir auf jeden Fall einen treuen Zuschauer. Das ist ja nett von dir. Mach's alles gut, klar. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich die Jutta dran. Stimmt das? Jutta 33. Ja, hallo, Domian. Hallo Jutta, guten Morgen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 1000. Sendung. Vielen Dank. Und meine Frage ist, ob du gebunden bist? Ich habe einen Freund, ja. Ah ja. Ja. Ja, das wollte ich eigentlich nur wissen. Und dann wollte ich noch wissen, ob du dich zu Frauen oder zu Männern hingezogen fühlst. Aber das hat sich ja damit erledigt. Ja, also ich sage immer so, die Aufteilung bei mir ist 30% zu Frauen und 70% zu Männern. Und das gibt so eine gute Bi-Durchschnittsquote. Ah ja, hast du früher schon Freundinnen gehabt? Ja, natürlich. Okay. Oder immer schon Männer? Nein. Das mit den Männern ist erst so Mitte 20 entstanden, wirklich. Ach ja. Ja. Mhm. Und dann habe ich noch eine Frage, und zwar, wie stehst du zu Beziehungen, wenn jemand eine verbotene Liebe hat? Eine verbotene Liebe? Also eine Liebe nebenher hat? Oder wie meinst du das? Noch schwieriger. Erklär mir. Was meinst du mit verbotenen? Zum Beispiel mit einem katholischen Priester. Aha. Was ist da deine Meinung dazu? Das ist natürlich jetzt ein sehr schwieriges und ernstes Thema. Mhm. Also ich habe eine Bekannte, die ist da betroffen. Also ich möchte darüber nicht schlecht und negativ urteilen. Und ich finde, wenn sich zwei Menschen lieben, dann muss dieses auch möglich sein in einer solchen Konstellation und kann dem lieben Gott eigentlich nicht übel auffallen. Also das heißt, ich finde das sehr problematisch natürlich, weil der Priester in großen Konflikten steht. Aber moralisch verurteile ich das natürlich überhaupt nicht, sondern sage, es ist natürlich gut, wenn zwei Menschen sich lieben. Ja, bist du sehr religiös? Nein, bin ich nicht, nein. Nicht? Nein. Und ist das für dich ein abstoßendes Thema, oder? Überhaupt nicht. Warum soll das abstoßend sein? Nein, überhaupt nicht. Ja, weil meine Freundin eben gerade da ist und hat sie gesagt, ich soll dich ja mal fragen. Weil, wie gesagt, sie ist eben betroffen davon und es ist sehr schwierig. Weißt du, was ich vorschlage, Jutta? Ja? Könnte ich mich mit deiner Freundin, weil heute passt das nicht so ganz gut in unser Programm rein, morgen in der Sendung unterhalten? Wäre sie dazu bereit? Frag sie dann mal. Ja? Wir können es ja so machen, dass meine Redaktion dich gleich nochmal anruft. Mhm. Und dann kannst du es bis dahin abgeklärt haben mit deiner Freundin. Und dann unterhalte ich mich morgen hier in der Sendung ausführlich mit deiner Freundin über das Thema. Mhm. Ich frag sie mal. Das heißt, wir rufen euch dann gleich nochmal an oder dich nochmal an und dann kann deine Freundin sagen, ja, ich möchte es. Und ihr könnt ja gleich eine Zeit absprechen, wann wir anrufen, ja? Mhm. Okay. Okay, gut. Mach weiter so. Vielen Dank. Und alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. So, jetzt habe ich hier noch einen Brief liegen. Ein Fax. Hi Domian, wir sind 13 schwule bzw. bisexuelle Jungs aus dem Kohlenpott. Alle so zwischen 21 und 38 Jahre alt. Wir veranstalten alle 6 Wochen eine schrille private Swingerclub-Sexparty. Es wäre für uns der absolute Knüller, wenn du mal unser Gast wärst. Bring dann am besten auch noch den Henry Maske mit. Wir haben euch ja mal zusammen gesehen. PS, Ehrensache, es wird keine Presse da sein. Also dann wären der Henry und ich natürlich sehr beruhigt, wenn da keine Presse wäre. Ich werde ihn mal darauf ansprechen. Nein, ich werde ihn natürlich nicht darauf ansprechen und das geht ja alles gar nicht. Wir kommen natürlich nicht zu eurer Sexparty, ihr schwulen Jungs da im Ruhrgebiet. Henning, 26 Jahre, ist jetzt hier bei mir. Guten Morgen. Hallihallo. Hallihallo. Ja, meine Frage. Mhm. Ich habe noch 5 Minuten. Inwieweit hat deine Sendung dein Leben verändert? Jetzt zum Tagesablauf hast du eben schon mal erzählt, ja, dass du vor 6 nicht ins Bett kommst. Ja. Wäre natürlich ein Traum für mich, dann noch pennen zu können. Aber ob sich dann auch Freunde von dir, ich sag jetzt nicht, differenziert haben, abgekapselt haben, ja, weil du ja zu der Zeit arbeitest, wo andere ihre Freizeit haben. Also das alles hat eine Schattenseite und jede schönste Rose, so wie diese hier auch, hat Dornen. Ne? So ist es nun mal im Leben. Ja. Und die Schattenseite dieser Arbeit, die ich hier mache, besteht darin, dass ich in der Woche abends mich nie oder ganz selten mit Freunden treffen kann. Das heißt, es kapriziert sich alles auf das Wochenende. Mhm. Und das sind dann nur 2 heilige Abende sozusagen. Ja. Daher ist es schon passiert, dass einige gute, mir wichtige Bekanntschaften oder Freundschaften eingeschlafen sind, einige sogar sich von mir abgewandt haben, was ich auch verstehen kann. Wenn man 3, 4, 5 Mal sagt, nein, ich habe keine Zeit, dann hat man keine Zeit. Also das ist ein großer Nachteil. Dann hat sich das Leben natürlich insofern auch verändert, dass ich so viele Jahre im Radio gearbeitet habe, im Fernsehen gearbeitet habe und jetzt arbeite. Und man dann natürlich nicht mehr so normal lebt, sag ich mal, wie vorher. Und eine Änderung hat sich dadurch auch ergeben, dass, ich will mal sagen, mein Horizont einfach weiter geworden ist über all das Menschliche und allzu Menschliche, was so passiert in Deutschland und unter deutschen Dächern und unter deutschen Bettdecken, was ich mir habe vorher so gar nicht vorstellen können. Ja. Auch eine andere Frage, die so die ähnliche Richtung geht. Ja. Inwieweit hat sich durch deine Sendung deine Einstellung zum Leben verändert? So Bezug genommen auf deine verschiedenen Themen, wie jetzt zum Beispiel letzte Woche war das Thema mit den Millionären. Mhm. Da hast du auch schon ab und zu gestaunt, wenn da welche anrufen, ganz normal, ich habe 7 Millionen geerbt. Wäre für mich, glaube ich, im ersten Moment, ich würde mich freuen, wenn ich jetzt 1 Million kriege, mhm, oder so, aber ich meine, man hat ja nachher doch rausgehört, dass den Leuten im Leben was fehlt. Wie halt auch gesagt wurde, sie fühlen sich in einer gewisser Weise leer. Mhm. Jetzt habe ich vergessen, was die Grundfrage war. Ja, inwieweit du dann zu so verschiedenen Themen denkst. Ach so, nein, was von der Einstellung her, ich will dir sagen, es gibt eine ganz, ganz gravierende Sache, die sich eingestellt hat für mich durch diese Tätigkeit hier. Und zwar durch diese Konfrontation mit oftmals sehr, sehr, sehr schwerst betroffenen Menschen, ja, durch Krankheit und Schicksal, hat sich bei mir, Gott sei Dank, darüber bin ich sehr froh, etwas eingestellt, ich will es mal groß ausdrücken, wie Bescheidenheit oder Dankbarkeit, dass es mir verdammt gut geht im Moment und im Leben eigentlich immer gut gegangen ist. Und ich mich darüber viel mehr freue und das wahrnehme als vorher. Lieber Henning, ich habe jetzt den Ralf hier noch an der Strippe, den würde ich auch ganz gern noch nehmen. Alles klar. Alles klar. Dann noch einen schönen Abend. Dankeschön. Und die nächsten 5000 Sendungen. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja, also, Ralf, 31. Hallo Ralf. Hallo Jürgen, meine Güte, bin ich nervös. ganz kurz, ich meine, ich weiß, dass du jetzt keine Zeit mehr hast, aber wir sind so verblieben, 500. Sendung, ja, haben wir beide gesprochen und ich bin so mit dir verblieben, dass ich mich zur 1000. melde. Habe ich mir hiermit getan. Das ist ja klasse. Ja, alles Gute. Das ist ja lieb. Mach bitte weiter so. Danke für das Autogramm. Ist übrigens vor 3 Tagen angekommen. Wir haben bei der 500. Sendung hier live miteinander telefoniert. Ja, das war eine freie Sendung. Und zwar ging es darum, dass ich früh verheiratet war, ja, Kind hatte. Bin jetzt mittlerweile dann fast im 10. Ehejahr, werde 31 Jahre alt und bin immer noch glücklich verheiratet. Und so soll es auch bleiben. Das wünsche ich dir. Ja, danke schön. Und es ist ganz toll, dass du durchgekommen bist. Und ja, wenn du heute... erstmal, ich habe gewählt wie so ein Verrückter. Also Ralf, bei der 1500. bist du bitte wieder dabei, okay? Ich hoffe. Ich denke mal, du machst bestimmt noch 2,5, 3. Also wir machen, sagen, bei jeder neuen 500 Staffel rufst du mich jetzt an, okay? Wenn du mir versprichst, dass ich durchkomme und auch dann wieder ein Autogramm von dir bekomme. Das immer Autogramme. Jetzt müssen wir Schluss machen. Ich danke dir und wünsche dir für dein Leben und deine Familie alles Gute. Und ich dir ebenso. Dankeschön, Ralf. Tschüss. Ja, ciao. So ihr Lieben, jetzt ist die 1000. Sendung auch schon rum. Ich danke euch sehr herzlich fürs Interesse und für eure Fragen und für eure Treue natürlich. In der Technik war Kerstin Klinger. Morgen haben wir eine ganz normale offene Telefon-Talkshow um 1 Uhr hier im WDR Fernsehen und im Radio 1 Live. Dann können wir uns über alle Themen unterhalten, die euch interessieren. Schöne Nacht, auf Wiederhören und auf Wiedersehen.